Glaube mir, ich glaub nicht an Wunder, bis ich dich sah. Niemals fühlt ich mich einem Wesen so wahrhaft nah. Bisher träumte ich mein Leben, denn es war nur meins. Doch seit ich dich bei mir habe, träume ich auch deins. Ich will ein Vater für dich sein. Ich will dir meine Flügel leihen. Ich will bei rauer See und im dunklen Sturm als Leuchtturm für dich scheinen. Ich trag dich singend durch die Nacht, halt über all deine Träume Wacht. Ich wünsche mir für dich, wäre ich ein Held in deinem Herzen ruht. Der Frieden der Welt. Ganz egal, was uns noch erwartet, ich bin bei dir. Und ich trag dich, was auch geschehen wird, ganz nah bei mir. Zu lang starte ich verloren in die Nacht hinaus. Mit dir gingen allen Welten meine Sonne auf. Ich will ein Vater für dich sein. Ich will dir meine Flügel leihen. Ich will bei rauer See und im dunklen Sturm als Leuchtturm für dich schein. Ich trag dich singend durch die Nacht, halt über all deine Träume wach. Ich wünsche mir für dich, wäre ich ein Held in deinem Herzen ruht der Frieden der Welt. Ich will dir mein